Упражнение 15, страница 22. А. Ein, Ei, drei, klein, Arbeit, frei, Mai. Euer, Eule, Freund, Leute, Räume, läuft, Bäume, Auge, auf, laufen, bauen, Frau, Raum, kaum.